In die slowakische Hauptstadt ist wieder Ruhe eingekehrt. Auf dem Fluss fahren wieder die Ausflugsboote. Am Gipfeltag war der breite Strom im Stadtbereich noch reserviert für ein Kreuzfahrtschiff, auf dem die Gipfelteilnehmer ein paar Stunden verbrachten. Das Ziel, miteinander reden, aber nicht von Bord gehen. Als einzige Demonstranten hatten es knapp 30 Greenpeace-Aktivisten geschafft, ihre Transparente hochzuhalten. Der Protest soll eine Nachricht an europäische Politiker sein, dass uns an der Zukunft Europas viel liegt. Miroslava Abelova, die Sprecherin der Umweltorganisation, hofft, dass sich die EU jetzt verändert, dass sie sozialer, ökologischer und bürgernäher wird. Wir haben das Gefühl, dass Deregulierung, ungerechter Handel und Steuerbetrug das Vertrauen der Öffentlichkeit zerrüttet haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Führer Europas ihr Interesse wieder auf das Wohl der Menschheit und des Planeten richten. So umfassend haben das die Staats- und Regierungschefs wohl nicht gesehen. Ihnen ging es vor allem um eines, um einen Neustart für die EU, wenn Großbritannien die Gemeinschaft verlässt. Das Ziel, Vertrauen zurückgewinnen. Die Themen der Zukunft, sichere Grenzen, Schutz vor Terror, Jobchancen. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte schnelle Fortschritte an, entscheidend für die nächsten Monate. Mit Taten zu zeigen, dass wir unseren Anspruch auch für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar umsetzen. Das Signal, wir haben verstanden. Politik nicht nur ankündigen, sondern auch handeln. Darauf kommt es jetzt an, warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Not only to declare, but also to act something very substantive. Die EU soll wieder ein Erfolgsmodell werden. Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident François Hollande wollen gemeinsam den Takt vorgeben. Was wir von Bratislava im Kopf behalten müssen, ist der Wille zu Europa, erklärte Hollande. Europa muss und kann vorangehen, solange es klare Grundsätze und Prioritäten hat. Nach dem Gipfel aber auch viel Kritik. Die Teilnehmer hätten sich zwar auf eine Arbeitsagenda verständigt, aber zu wenig Greifbares vermittelt und keine Entscheidungen gefällt. Das reiche nicht aus, warnten EU-Parlamentarier. Andere wie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz blieben bescheidener. Es sei schon gut, dass alle zur EU stehen und das auch klar gesagt hätten. Viele Gräben blieben offen, Stichwort Flüchtlinge. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hält daran fest, sein Land werde keine Flüchtlinge aufnehmen. Das große Streitthema in der EU noch ungelöst. The migrant issue is related to the identity question and identity belongs to the people, not to the elite. Die Migrationsfrage berührt die Identität des Volkes und nicht die der politischen Führungskräfte. Bratislava, ein Wendepunkt, das ist die Hoffnung. Ob das so bleibt, werden die künftigen Brüsseler Gipfel zeigen.